Der Frieden von Aristophanes, übersetzt von Ludwig Seger. Personen: Trygäos, Weingärtner, erster Sklave, zweiter Sklave, zwei Töchterchen des Trygäos, Hermes, Polemos, der Krieg, Kydäumos, der Tumult, Hierokles, Wahrsager, ein Sichelschmied, ein Waffenhändler, der Knabe des Lamachos, der Knabe des Kleonymos, stumme Personen, Irene, Opora, Theoria, ein Töpfer, Sklaven. Erste Szene vor dem Hause des Trygäos. Zwei Sklaven, erster Sklave, schnell einen Kloß her für den Käfer, schnell! Zweiter Sklave, knetet in einem Trog Klöße aus Mist und reicht sie dem ersten, der den Riesenkäfer füttert. Da, gib ihn dem verfluchten Ungetüm und komm ein besserer nie in seinen Schlund. Erster Sklave, noch einen Kloß aus Eselsmist geknetet. Zweiter Sklave, hier, ei, wo ist der andere? Hat er den verschmäht? Erster Sklave, o nein, er riss ihn her und zerrte ihn mit den Füßen rum und schluckt ihn ganz flink, knete nur recht viele gleich und dicke. Zweiter Sklave gegen das Publikum, helft mir, ihr Abtrittputzer, wenn ihr nicht mich im Gestank ersticken sehen wollt. Erster Sklave, noch mehr, nimm Dreck von einem Hurenbübchen, was zart Geriebnis will er. Zweiter Sklave, aufzuwarten gegen das Publikum. Nun, etwas kommt mir doch zugut, man wird nicht sagen, dass ich unterm Backen nasche. Erster Sklave, Potzwetter, her noch einen, knete flink. Zweiter Sklave, nicht einen mehr, die Grundsuppier, bei Zeus, ich halt's nicht aus, die Suppe samt der Schüssel bring ich ihm, trägt den Trog in den Stall des Käfers. Erster Sklave, zum Schinder damit und du dann hintendrein. Gegen das Publikum. Ihr Herrn, wenn's einer weiß, der sag es mir, wo kann man Nasen haben ohne Löcher? Ein scheußliches Geschäft, dem Riesenkäfer sein Futter da zu kneten und zu reichen. Ein Hund, ein Schwein, das schlingt doch, was man kackt, wie's ist, hinab. Doch dies, hoffärt'ge Tier, hält's unter seiner Würde, was zu fressen, knet ich's nicht tagelang, eh ich's serviere, zu Wetzsteinklößen, wie's die Frauen lieben, geht nach dem Stall. Ob er wohl ausgefressen hat, ich öffne die Tür ein wenig, so, er merkt mich nicht, frisst du nur zu und fülle dir den Wanst, bis er dir unversehens einmal zerplatzt. Scheusal, wie das drauf losfrisst, gleich dem Ringer vorliegt und hin und her die Kiefern schiebt und Fuß und Kopf herumwirft, wie die Seiler, wenn sie die dicke Fracht Schifftaue drehen. Kommt wieder zurück. Nein, dieser wüste Vielfraß, dieses stinkt dir. Von welchem Gott mag dieses Haustier kommen? Ich weiß es nicht. Einmal von Aphrodite und von den Grazien nicht. Zweiter Sklave. Von wem denn wohl? Erster Sklave. Ein Wurf von Zeus, dem Niederdonnernden. Zweiter Sklave. Nun meint vielleicht dort unterm Publikum ein superkluger junger Herr, wo will's hinaus, was soll der Käfer? Und sein Nachbar, ein Mann aus Ionien, gibt ihm den Bescheid, det mein ich, es je stichelt auf de Kleon, dass der Sitzlederabgang fressen muß. Doch halt, ich muß hinein, das Vieh will saufen. Ab. Erster Sklave. Und ich will euch den Hergang explizieren, den Bübchen und den Menschen und den Männern, den hohen Männern und den höhern, ja, immer weiter das Amphitheater hinaufzeigend, den höchst und allerhöchst erhabnen Männern. Mein Herr, der hat ne seltsame Marotte, neu, unerhört, denkt nicht etwa die eure. Zum Himmel schaut er tagelang, sperrt auf das Maul und lästert gegen Zeus hinauf und ruft, was soll das werden, Zeus? Den Besen leg weg und feg uns Hellas nicht hinaus. Trygäos hinter der Szene. Halt, halt! Sklave, still! Wenn mir recht ist, hör ich seine Stimme. Trygäos, wie oben. Was tust du unserm Volk, o Zeus? Du klopfst den Städten ja den Kern aus. Merkst du's nicht? Sklave, ja, seht, das ist sein Übel. Sagt ich's nicht, da habt ihr nun ein Pröbchen seiner Narrheit. Nun hört noch, wie zuerst die Gall in ihm aufstieg, da sprach er also zu sich selber. Könnt ich nur geradenwegs hinauf zum Zeus, wie mach ich's nur? Da zimmert er ne Leiter, gar dünn und schmal, und klettert Himmel an, bis er ein Loch sich in den Kopf gefallen. Nun gestern, weiß der Henker, wo er war, bringt er ein Riesenross von Käfer heim, und ich muß als Stallknecht seiner warten. Er, wie ein Füllen, streichelt er's und spricht, mein Pegasuschen, edles Flügeltier, komm, fliege stracks mit mir hinauf zum Zeus. Tritt zur Hoftüre. Muß doch hineinsehen, was er drinnen macht. Entsetzlich, kommt ihr Nachbarn, kommt zu Hülfe, mein Herr, da steigt und schwebt er eben in die Lüfte hoch, zu Ross auf seinem Käfer. Trygäos auf dem Käfer. Nur Gemach, nur Gemach, mein Käfer, nur sacht, brr, brr, keine Sprung im Beginne des Ritts, übereile dich nicht im Gefühle der Kraft, bis du warm erst bist und die Glieder gelenk und die Sehnen auftauen mit der fittische Schwung. Auch ersuch ich dich, mach mir nur keinen Gestank. Sieh, tust du mir das und gehorchst du mir nicht, dann lass ich dich lieber da unten im Stall. Sklave. Aber, Meister und Herr, eure Hoheit ist toll. Trygäos. Nur still, nur still. Sklave. Und wo steuerst du, gaukelnder Ritter, denn hin? Trygäos. Für das Volk der Hellenen erheb ich mich hoch in die Luft, eine Tat, die noch keiner gewagt. Sklave. Doch das Fliegen, was soll's, und die närrische Fahrt? Trygäos, andächtig und still, und mache mir ja Stänkreien jetzt nicht. Jochein ist erlaubt, Windstille gebiete den Bürgern und heiß sie vermauern die Löcher und Gruben voll Mist, überbauen mit Ziegeln, Kloaken und Stell, und sie sollen den Steiß sich verbinden. Sklave, ich schweige nicht, solang du mir verschweigst, wohin du fliegen willst. Trygäos, wohin? Zum Zeus, grad auf zum Himmel. Sklave, und was willst du dort? Trygäos, ihn fragen, was er denn mit der Hellenen gesamtem Volk noch anzufangen denkt. Sklave, und wenn er dir's nicht sagt? Trygäos, verklag ich ihn als Landsverräter, der's mit Persien hält. Sklave, beim Dionysos, nein, das leid ich nicht. Trygäos, das ist einmal nicht anders. Sklave, holla, ho, kommt, Kinder, euer Vater geht euch durch, zum Himmel flieht er und verlässt euch Waisen, schreit, bittet euren Vater, arme Würmchen. Die beiden Töchterchen des Trygäos erscheinen auf dem Dache. Mädchen, Vater, o Vater, so ist denn die Kunde wahr, die gedrungen in unsere Gemächer, dass mit den Vögeln du, o wir Verlassenen, willst im unseligen Wahne zum Geier gehen? Ist es denn wahr, das Gerücht? Sprich, Väterchen, wenn du mich lieb hast. Trygäos, Kinder, vermutlich, das Wahre, das ist, ihr dauert mich herzlich, wenn ihr um Brot mich bittet und liebes Papachen mich nennet, und doch im Hause kein Geld, kein Silberstäubchen zu finden. Aber gelingt mein Werk und kehr ich zurück, dann bekommt ihr einen großmächtigen Leib und als Zugab obendrein Püffe. Mädchen, doch sag, mit welchem Fuhrwerk reisest du denn? Denn Schiffsgelegenheit gibt's dahin nicht. Trygäos, ich segle nicht, mich trägt mein Flügelross. Mädchen, nein, Vater, welch ein Einfall, diesen Käfer zu satteln, um ins Götterreich zu reiten. Trygäos, es steht geschrieben im Äsop, von allem Gevögel kam nur dieser zu den Göttern. Mädchen, unglaublich, Vater, Fabeln, Väterchen, dies stinkt dir, sei den Göttern nahe gekommen. Trygäos, als Feind des Adlers kam er einst hinauf und kugelt ihm aus Rach heraus die Eier. Mädchen, ei, hättst du doch den Pegasus gesattelt, um tragischer vor den Göttern zu erscheinen. Trygäos, törichtes Kind, da braucht ich doppelt Futter, so aber fütter ich sie mit dem, was ich verzehre, dann mein Tier noch hintendrein. Mädchen, doch wenn es stürzt ins feuchte Flutengrab, das Flügeltier, wie wird sich's retten können? Trygäos, auf den Phallus zeigend, dafür hab ich mein Steuer hier zur Hand, so lenk ich dann mein Naxisch Käferboot. Mädchen, und welchem Hafen denkst du zuzusteuern? Trygäos, dort im Piräus liegt die Käfernbucht. Mädchen, nimm dich nur ja in Acht, dass du nicht stürzt, sonst kommt Euripides und nimmt den Lahmen zum Stoff und macht aus dir ein Trauerspiel. Trygäos, das lasst ihr mich nur sorgen, nun lebt wohl. Die Kinder treten ab an das Publikum. Doch ihr, für die ich solches wag und dulde, kein Schisma, nur 3 Tage hinten fest, denn riecht er was da oben, jählings schnellt er mich hinab und ich bin geprellt. Aufsteigend. Mein Pegasus auf, fleug freudig empor, und schüttle dich munter und spitze das Ohr, wenn der Goldzaum klirrt und das blanke Gebiss. Was gibt's? Brr, brr, was drehst du den Kopf und schnuffelt's hinab nach den Scheißgässchen dort? Von dem Boden schwing dich, erhebe dich kühn und die sausenden Fittige breite sie aus, galoppiere mir grad vor des Zeus Hofburg, deine Nas wend ab von dem dampfenden Dreck und entsage für heut der alltäglichen Kost. Hinunterdeutend: He, Mensch, du Mensch, was beginnst du, was kackst du beim Hurenquartier im Piräus dort? Halt, halt, du gebierst meinen Tod, schachst zu und häufle darauf ne Handvoll Sand und pflanze Lavendel und Thymian drauf und begieß es mit Narden, denn stürz ich hinab und brech ich den Hals, wird das Schiffervolk von Chios um 5 Talente gebüßt für die scheußliche Schuld deines Hintern. O Schrecken, wehe, mir vergeht das Spaßen. Maschinenmeister, gib wohl Acht auf mich, schon knocht ein Wind mir um den Nabel rum. Gib Acht, sonst mach ich Futter für den Käfer. Gottlob, ich glaub, wir nahen der Götterburg, schon seh ich den Palast des Zeus vor mir. Steigt ab. Wer ist der Portier hier beim Zeus? Mach auf. Hermes tritt auf. Was riech ich Sterbliches? Herakles, steh mir bei, welch Ungetüm! Trygäos. Ein Käferross. Hermes. Verdammter Waghals, unverschämter Kerl, du der Unflätigen, Unflätigster, wie kommst du hier herauf, verworfener Unflat? Wie ist dein Name? Willst du reden? Trygäos. Unflat. Hermes. Was für ein Landsmann, Antwort will ich. Trygäos. Unflat. Hermes. Wie heißt dein Vater, schnell? Trygäos. Mein Vater? Unflat. Hermes. Ha, Erd und Himmel, Mensch, du bist des Tods, wenn du nicht gleich gestehen wirst, wer du bist. Trygäos. Trygäos von Admonia, schlichter Winzer, kein Sykophant, kein handelsüchtger Zänker. Hermes. Was führt dich her? Trygäos. Da bring ich dir nen Schinken. Hermes. So, du hier, armer Schelm? Trygäos. Ja, armer Schlucker, Geld, jetzt bin ich bereits kein Unflat mehr. Geh, ruf mir jetzt den Zeus. Hermes. Oho, oho, da wird nun leider nichts daraus, die Götter sind gestern fort aus dem Quartier gezogen. Trygäos. In welches Land? Hermes. Was Land? Trygäos. Wohin denn? Hermes. Weit tief innerst in des Himmels Bienenzellen. Trygäos. Weswegen ließ man dich allein zurück? Hermes. Ich muß das Hausgerät der Götter hüten, die Krügchen, Schüsselchen und Häfelchen. Trygäos. Weswegen zogen denn die Götter aus? Hermes. Aus Ärger über die Hellenen, Haus und Hof, sie gaben's zum Quartier dem Krieg, der kann mit euch nun schalten, wie er will, sie selber zogen in den höchsten Äther, um nichts zu sehen von eurem Blutgemetzel und nichts von eurem Klaggeschrei zu hören. Trygäos. Warum behandeln sie uns so, warum? Hermes. Weil ihr den Krieg gewollt, so oft die andern euch Frieden boten, waren die Spartaner kaum wieder oben auf, dann riefen sie: Bim Donner, mehr weiß ich, zeigen ihr Athener. war der Athenerich im Vorteil dann und der spartanerisch begehrte Frieden, gleich schriet ihr wieder, was, man will uns prellen, nein, bei Athene traut nicht, ja, bei Zeus, sie kommen wieder, denn wir haben Pylos. Trygäos. Nun ja, die Sprache führt man hier zu Lande. Hermes, drum weiß ich nicht, ob ihr die Friedensgöttin jemals zu sehen bekommt. Trygäos, wo ist sie denn? Hermes, der Kriegsgott warf sie in ein tiefes Loch. Trygäos, ei, wo denn? Hermes, da hinunter, und du siehst, wie er's mit Steinen zugedeckt, damit ihr nie heraus sie kriegen sollt. Trygäos, und sonst, was hat er vor mit uns, das sag mir doch. Hermes, ich weiß nur eins, daß gestern Abend er nen ungeheuren Mörser beigeschleppt. Trygäos, was will er denn mit diesem Mörser machen? Hermes, die Stätte will er drin zu Brei zerstampfen, doch ich muß fort, mich dünkt, er kommt soeben heraus, was der da drinnen wettert. Ab. Trygäos, au, ich lauf davon, mir ist es grad, als hätt ich gehört den Donnerklang des Schlachtenmörsers. Versteckt sich. Der Krieg bringt den Mörser heraus. Du Brut, verruchte Menschenbrut, euch soll das Wetter in die Zähne fahren. Trygäos. Apollon, dieser Mörser, welch ein Umfang! Der Krieg, Verderben sprüht sein Auge schon, der ist's, der Schreckliche, vor dem wir zittern, der Stierhautschwinger, der uns Füße macht. Krieg, wirft Lauch in den Mörser, hinein mit dir, verdammtes Prasia, drei-, fünffach, hundertfach verderben dir. Trygäos gegen das Publikum. Das macht uns wenig noch, ihr Männer, denn dies Ungemach betrifft nur die Spartaner. Krieg wirft Zwiebeln hinein, ha, Megara mit Stumpf und Stiel, zerstampft seist du zu einem Zwiebeltränenmus. Trygäos, wie oben, potztausend, welche bittere Jammerströme sind für die Megara mit eingeschüttet. Krieg wirft Käs hinein. Sizilien, ha, auch du sollst untergehen. Trygäos, wie oben. Weh, welch ein Land wird da wie Käs zerrieben. Krieg schüttet Honig hinein. Nun obendrauf noch Honig von Athen. Trygäos, wie oben. Du, nimm dir andern Honig, dieser kostet 4 Obolen, und spare den Athenchen. Krieg. Tumult, mein Sklave. Tumult kommt heraus. Rufst du? Krieg. Wacht, dich soll. Was, müßig stehen? Kennst du diese Faust? Pufft ihn. Trygäos. Das beißt. Tumult, heulend. O lieber Herr, au weh, au weh! Hast du die Faust mit Zwiebeln eingerieben? Krieg. Fort, hol die Mörserkeul. Tumult. Ach Herr, wir haben hier keine, erst seit gestern sind wir hier. Krieg. So lauf und hol mir eine von Athen. Tumult. Ach Gott, ich laufe schon, sonst krieg ich wieder. Ab. Trygäos gegen das Publikum. Nun, arme Menschenkinder, sagt, was tun? Ihr seht, wie groß, wie nah uns die Gefahr, denn wenn er nun die Mörserkeule bringt, dann sitzt er hin und stampft die Stätt in Stücke. Hilf, Dionysos, lass den Hals ihn brechen. Tumult kommt zurück. Krieg. Nun? Tumult. Herr! Krieg. Du bringst sie nicht. Tumult. Das Ding, die Keule, ist weggekommen aus Athen, du weißt, der Gerber, der ganz Hellas sonst zermalmte. Trygäos. Hochheilige Athene, o oh wie gut, dass er zur rechten Zeit für unsere Stadt wegkam, eh er dies Mus uns eingerührt. Krieg. So geh und hol ne andre, geh nach Sparta, marsch fort. Tumult. Ich geh. Krieg. Und komm nur schnell zurück. Trygäos. Wie oben. Wie wird's uns gehen, ihr Männer? Not und Jammer. Ist etwa unter euch ein Eingeweihter von Samothrake? So lasst ihn beten, dass unterwegs der Boot ein Bein verstaucht. Tumult. Zurückkehrend. O weh, ich unglückselger, ich verlorner. Krieg. Was? Wieder nichts gebracht? Tumult. Auch den Spartanern ist ihre Unglückskeule weggekommen. Krieg. Vermaledeiter, wie? Tumult. Nach Thracien verliehen sie sie und kriegten sie nicht wieder. Trygäos. Schön, das ist wohlgetan, ihr Dioskuren, es geht noch gut, ihr Sterblichen getrost. Krieg. Zum Tumult. Da nimm das Zeug und trag's ins Haus zurück, ich mach mir drin jetzt einen andern Stempel. Beide ab. Trygäos. Allein. Gottlob, jetzt ist des Datis Lied am Platz, der mittags einst am Penis spielend sang. Wie wohl, wie süß, wie wonnig tut es mich. Hellensche Männer, jetzo gilt's, des Haders und Kampfs uns zu entschlagen und die Teure heraufzuziehen, die holde Friedensgöttin, bevor uns dran der neue Stempel hindert. Drum auf, ihr Bauern, Handelsleut, ihr Meister der Kunst, des Handwerks, Hintersassen, Fremde, ihr von den Inseln, kommt, ihr Völker all, schnell, die Hacken nehmt, die Taue, Hebebäume nehmt zur Hand, jetzo gilt's, für unser Wohlsein einen tüchtgen Ruck zu tun. Der Chor. Tritt in die Orchestra. Rüstig, Freunde, kommt zu Hilfe, kommt, es winkt uns Glück und Heil, ein Hellenenvolk, wenn jemals, lasst uns jetzt zusammenstehen, halt dem blut'gen Hass gebieten und den Fäden auf zur Tat. Antilamache ich, heitrer Festtag, der uns heute lacht. Chorführer zum Trygäos. Sag uns du, was nun zu tun ist, sei du Oberingenieur. Weder ruhen noch rasten will ich heut, bevor mit Hebeln, Tauen und Maschinen wir die Göttin an das Tageslicht gebracht, sie, die hochgebenedeite Winzerfreudenspenderin. Trygäos. Aber seid doch still, ihr wecket sonst im Übermaß der Lust auf den Krieg da drin und setzet ihn in Flammen lichterloh. Chorführer, deinen Heroldsruf vernahmen wir mit Freuden, denn es hieß nun nicht mehr, ihr kommt und bringet auf 3 Tage Proviant. Trygäos, nehmt euch doch in Acht und denket drinnen an den Höllenhund, dass er nicht, wie einst auf Erden, paphlagonisch schäumt und bellt und uns packt und hindert, unsere Göttin an das Licht zu ziehen. Chorführer. Ha, es soll mir keiner kommen, der sie aus dem Arm mir reißt, hab ich nur einmal mich ihrer erst versichert. Trygäos. Stille, pst, Ihr verderbt mir alles, Leute, wenn ihr nicht das Schreien lasst. Husch, ist er heraus und alles rennt er um und stampft's zu Brei. Chorführer, mag er stampfen, wettern, alles rütteln und zusammenhauen, nein, wir lassen's uns nicht nehmen, heut lasst uns lustig sein. Sie tanzen. Trygäos, Stock, schwer Not, seid ihr besessen? Ich beschwör euch, macht uns doch mit den dummen Tanzfiguren nicht das schönste Werk zunicht. Chorführer, die Figuren kann ich lassen, aber sie vor lauter Lust, ohne dass ich nur mich rühre, hüpfen mir die Bein herum. Trygäos, lasst auch das für jetzt, ich bitt euch, lasst das Hopsen, tanzt mir nicht. Chorführer, sieh, schon hör ich auf. Trygäos, du sagst es, aber tanzt noch immer fort. Chorführer, nur noch diesen einen Schleifer, nur den einen Kehr aus noch. Trygäos, meint halb, noch diesen einen, aber dann ist's ausgetanzt. Chorführer, nein, gewiß, wir lassen's bleiben, wenn du meinst, es sei nicht gut. Trygäos, aber seht, ihr tanzt noch immer. Chorführer, einmal lass mich noch bei Zeus auf den rechten Schenkel heben, dann gewiß, dann hat's ein End. Trygäos, nun auch das noch, nur damit ich mich nicht weiter ärgern muß. Chorführer, aber sieh, nun will mein Linker auch und lässt mir keine Ruh, und ich jauchze, juble, lache, fachz und fahr aus meiner Haut, meiner alten Haut vor Freude, daß ich keinen Spieß mehr seh. Trygäos, freut euch nicht zu früh, noch seid ihr eurer Sache nicht gewiß. Wenn wir sie gehoben haben, dann erst freut euch, jubelt, schreit, dann erst mögt ihr lärmen, schwärmen, könnet, ohn euch zu genieren, fahren, schlafen, rumspazieren, euch bei Festen divertieren, schmausen, spielen, musizieren, karessieren und juhu, juheißa schreien. Erster Halbchor. Ja, von ganzem Herzen wünscht ich, diesen frohen Tag zu schauen. Ach, wie ging mir's all die Zeit schlecht in meinem Nest von Stroh, von der Form wie Formians Bett. Doch von nun an, selbst als Richter, sollt ihr mich verwandelt sehen, nicht so mürrisch mehr und unwirsch, bissig, streng wie ehedem. Sanft und freundlich wirst du mich 20 Jahre jünger sehen, wenn der Kriegslärm hat ein End, denn schon eine gute Weil plagt man und jagt man uns hin und her vom Lykaion ins Lykaion, ab und zu mit Speer und Schild. Aber wohlan denn, sage, womit wir dir mögen zu Dienst sein, denn zum Gebieter und Meister uns gab dich ein günstig Geschick. Trygäos, lasst sehen, wo wälzen wir die Steine hin? Hermes kommt heraus. Tollkühner Frevler, ha, was hast du vor? Trygäos, lauter Gutes, grad wie Kilikon. Hermes, du bist des Todes. Trygäos, wenn das Los mich trifft, Hermes, ich weiß, wie du's beim Losen machst. Hermes, du bist des Tods, des Tods. Trygäos, wann kommt's an mich? Hermes, gleich jetzt. Trygäos, allein noch hab ich nichts gekauft, kein Mehl noch, keinen Käs, und soll schon sterben? Hermes, du selbst bist schon zerrieben. Trygäos, ei, wie kommt's, dass ich von dieser Wollust nichts verspürt? Hermes, weißt du, dass Zeus den Tod darauf gesetzt, wer sie herausgräbt? Trygäos, in der Tat? So muß ich schlechterdings denn sterben? Hermes, ohne Gnade. Trygäos, so leih mir doch 3 Drachmen zu nem Ferkel, um mich vor meinem Tod noch wein zu lassen. Hermes, Zeus, Donnerkeilversender! Trygäos, halt, ich bitte bei allen Göttern, Herr, verrat uns nicht! Hermes, das darf ich nicht verschweigen. Trygäos, bei dem Schinken, den ich devotest dir verehrt, nein, nein! Hermes, du narr, Kartätschen wird mich Zeus, wenn ich nicht stoß in Zorn und kreische, bis er's hört. Trygäos, ich bitt dich, Hermelinchen, kreisch nur nicht, zum Chor. Aber ihr, was macht ihr, Leute, ei, was steht ihr so verdutzt? Tut das Maul doch auf, ihr Memmen, denn sonst kreischt er sicherlich. Chor. Nimmermehr, gestrenger Hermes, nimmermehr. Welch appetitliche Ferkel bekamst du von mir schon? O denke dran, wie du dir sie schmecken ließest, achte das nicht gar für nichts. Trygäos, hörst du nicht, wie sie dir huldgen, o gestrenger Herr und Gott? Chor. Grolle nicht, o Herr, wir bitten flehentlich, verwehr uns nicht, die Versenkte zu befreien, Freund der Menschen, reicher Gott, Segenspender, sei uns hold, wenn dir, hoff ich, des Peisandros Helm und Augenbusch zuwider, heil'ge Opfer, Prozessionen, Lobgesänge jederzeit, festliche Verherrlichung, die geloben wir dir, Herr. Trygäos, o Herr, lass dich erweichen durch ihr Wort, denn mehr als je verehren sie dich ja. Hermes, Spitzbuben, ja, das sind sie mehr als je. Trygäos, dann werd ich auch dir große Ding entdecken, hochwichtig, ernst, was allen Göttern droht. Hermes, so sprich, vielleicht ich lasse mich bereden. Trygäos, Selene und das Schalksaug Helios sind wider euch seit lange schon verschworen. Hellas, verraten sie an die Barbaren. Hermes, warum denn aber? Trygäos, ei, bei Zeus, deswegen, weil euch wir opfern, ihnen aber die Barbaren, darum möchten sie natürlich euch samt und sonders aus dem Wege räumen, um sich der Götter Opfer zuzueignen. Hermes, drum bissen sie schon manches Fest uns weg, und ihr Gefährt gefährdet unser Recht. Trygäos, großgünstger, teurer Hermes, drum leg Hand an mit uns und hilf uns sie heraufziehen. Dann feiern dir wir die Panathenäen und alle großen Feste dir, dem Hermes, Mysterien, die Ipolien und Adonien. Die andern Städt auch werden dem Erlöser von aller Not, dem Hermes, freudig opfern. Stets werden wir dir's danken. Nimm vorerst den Becher, gibt ihm einen goldnen Pokal, in Empfang zu Libationen. Hermes, ach, wie das liebe Gold mein Herz erweicht, zum Chor. Nun, ihr Männer, macht an euer Werk euch schnell heran, heran, und mit Hacken und mit Schaufeln räumt geschwind die Steine weg. Chorführer. Nun, so sei es, wir beginnen. Du, der Götterschlauster, steh uns zur Seit. Als Obermeister kommandier uns. Eins, zwei, drei. Dienstbereit und unverdrossen tun wir, wie du uns gebeutst. Trygäos zu Hermes. Halt unter den Pokal, und pokulierend beginnen wir und beten zu den Göttern. Schenkt ein und gießt aus. Libation, Libation, fromme Andacht, Wein opfern wir und flehen, dass dieser Tag für Hellas glücklich, segenbringend sei. Wer herzhaft heut mit angreift an dem Seil, der braucht, so Gott will, nie zum Spieß zu greifen. Vergnüglich und in Frieden soll er leben und wacker schüren, seine Dirn im Arm. Wer aber lieber Krieg und Händel hat, den lass, o Dionysos, Lanzensplitter ein um den andern ziehn aus seinen Rippen. Und wer aus lauter Freud am Manövrieren die Auferstehung Göttin dir mißgönnt, dem geh's im Feld wie dem Kleonymos, und wünscht ein Lanzenschmied, ein Waffenkrämer den Krieg, nur dem Prophet zulieb, der falle in Räuberhand und koste Brot und Wasser. Wer feldherrsch süchtig hier am Strang nicht zieht, und wer ein Sklav ans Überlaufen denkt, aufs Rad mit dem und tüchtig durchgepeitscht, uns aber hilf, o Silberbogenspanner. Chorführer. Vom Bogenspanner schweig, das hilft uns nichts. Trygäos. Nun gut, Apollon, hilf uns, Hermes, helft Grazien, Horen, Eros, Aphrodite. Chorführer. Und Ares? Trygäos. Nein. Chorführer. Und Enyalios? Trygäos. Nein. Zieht an den Seilen, zieht herab, herab. Hermes. Hohaia. Chor. Haia ho. Hermes. Hohaia. Chor. Haia. Hohaia. Hermes. Hohaia. Hohaia. Trygäos. Aber Leute, so zieht doch am Strange zugleich, fast an miteinander, ihr pustet für nichts, schwer Not über euch, ihr Böoter. Hermes, so jetzt, hohaia, Trygäos, haia ho, Chorführer, zu Hermes und Trygäos. Nun ihr da, ihr beiden, so zieht doch auch mit, Trygäos. Ich ziehe ja mit, und ich häng mich ans Seil, und ich stemme mich an, und ich tu, was ich kann. Hermes. Doch das Ding will noch immer nicht rücken. Chorführer. Weg, Lamachos, versperr uns nicht den Platz. Was soll uns hier dein Wau-Wau? Scher dich, Mensch. Hermes. Ich seh schon lang, auch die Argeier ziehn nicht an und lachen nur, wie wir uns placken. Die dienen beiderseits fürs Kommissbrot. Trygäos. Nun, die Spartaner, Freund, die ziehn doch wacker. Chorführer. Ja, die von ihnen, die mit Holz verkehren, die möchten wohl. Allein der Schmied sagt nein. Hermes. Auch mit den Megarern ist's nichts, sie ziehn, jawohl, wie junge Hund am Knochen zerrend, weiß Gott, vor Hunger können sie nicht mehr. Trygäos, so kommen wir nicht vorwärts, Männer, zieht nun wieder mit vereinten Kräften an. Hermes. Hohaia, Trygäos. Heiaho, Hermes, o heia, Trygäos, Donner und Wetter, heia, Hermes, es rückt doch ein wenig, Trygäos, vertracktes Zeug, die ziehen und die andern, die reißen zurück, ihr wollt wohl Schläg, ihr Argeia, Hermes, ho heia, Trygäos, ho heia, Chorführer, es müssen Verräter unter uns sein, Trygäos, zieht ihr nur wenigstens, denen der Mund nach dem Frieden wässert mit aller Macht, Chorführer, ja, ließen die andern uns machen, Trygäos, ihr Megarer, so schert euch doch zum Henker, die Göttin hasst euch, sie gedenkt's euch, dass ihr sie zuerst mit Knoblauch eingerieben. Auch euch, Athener, sag ich, faßt es endlich an einem andern End an als bisher. Ausrichten könnt ihr nichts, ihr richtet nur, doch wünscht ihr wirklich, sie heraufzuholen, dann schwenkt euch etwas mehr dem Meere zu. Chorführer zum zweiten Halbchor. Wohlauf, ihr Männer, ziehen wir allein, wir Ackersleute. Hermes. Ei, seht, bei euch, ihr Männer, geht die Sache gleich vom Flecke. Chorführer. Er meint, es geht, so lasst uns all nur rüstig ziehen. Hoheia. Trygäos, weiß Gott, die Bauern bringen sie allein heraus, sonst niemand. Chor, Glück auf, es fehlt nicht viel mehr, ziehet, lasst ja nicht nach, noch einmal strengt euch tüchtig an, nur wacker, seht, schon haben wir's gewonnen. Ho, heia, ho, ho, heia, ho, ho, heia, heia. Heißasa, ho heia ho, ho heia. Irene steigt heraus, ihr folgen Opora und Theoria, alle drei als Freudenmädchen kostümiert. Trygäos, o hehre Traubenspenderin, wie grüß ich dich mit welchem Tausendeimerwort, zu Haus einmal, da find ich keins willkommen, Opora, sei gegrüßt, Theoria, Theoria, welch liebliches Gesicht, wie duftest du mir köstlich in die Seele, wie süß nach Myrren, Waffenruh und Naden, meint ihr, nach einem Militär, Tornister, anspei ich grimmiger Männer, grimmen Schnappsack, dort riecht's nach Knoblauch, Zwiebel, Käse, Rülpsen, nach Bacchus hier, nach Ernt und Herbst und Flöten, Tragödien, Sophokleschen Liedern, Drosseln, Euripideschen Verschen. Hermes, schändlich, so auf sie zu lügen, nein, sie liebt ihn nicht, den Dichter der Repliken und Dupliken. Trygäos. Nach Efeu süßem Most und Bäh-Bäh-Schafen, hochbusken Frauen, die auf den Acker laufen, betrunkenen Mägden, umgestürzten Krügen, nach allem, was das Herz erfreut. Hermes, auf den Chor deutend, sieh her, wie traulich miteinander doch die Städte verkehren, lachen, ganz versöhnt, vergnügt, trotzdem, daß ihr Gesicht zerfetzt, durchflügt und an dem Kopf der Schröpfkopf angefügt. Trygäos, jetzt schau dich unter den Zuschauern um, auf dem Gesicht steht jedem sein Gewerb. Hermes, sieh, wie der Helmbuschfabrikant, o Jammer, sich rupft, und dort der Hackenschmied, wie gegen den Waffenschmied er just den Schenkel lüpft. Trygäos, und siehst du, wie der Sensenschmied frohlockt, wie der dem Lanzenschäfter Esel bohrt? Hermes, verkünd den Bauern nun, sie können heim. Trygäos, kund und zu wissen tun wir euch, ihr Bauern, nehmt euer Feldgerät, geht heim aufs Land, macht euch auf die Beine hurtig, ohne Wurfspieß, Lanz und Schwert, weit und breit schon hier im Lande riecht's nach lauter Friedensduft. Nun, so geht aufs Land an euer Tagewerk, frohlockt und jauchzt. Chor. Tag der Freude sei willkommen jedem Land und Ehrenmann. Froher, seit ich dich gesehen, grüß ich meine Reben nun, meine Feigenbäume, die ich als kleiner Bub gepflanzt, welche wonn euch zu begrüßen nach so manchem langen Jahr. Trygäos, nun, ihr Männer, zu der Göttin lasst zuerst uns beten jetzt, die uns Helmbüsch und Gorgonen aus den Augen hat geschafft. Kauft ein delikates Stückchen Pökelfleisch euch auf den Weg, und dann ziehen wir all im Frieden heim auf unsere Meiereien. Hermes. Beim Poseidon stattlich nimmt sich aus der dichte Menschenschwarm, festgeknetet, prall und glänzend, wie ein Festtagskuchen Schmuck. Trygäos, Wetter, wie die Hacke flimmert, frisch geputzt am neuen Stiel, wie die dreigezackte Gabel lustig in der Sonne blinkt, ragen sie nicht schön in Reihen eine stattliche Allee? O, wie sehn ich mich bei diesem Anblick wieder heim aufs Land, um nach Jahr und Tag mein Gütchen umzugraben mit dem Karst. Zweiter Halbchor. Männer, denkt der alten Zeit, wie ihr unter ihrem Schutze einst behaglich lebtet, denkt der eingemachten Früchte, denkt der Feigen, denkt der Möhren, denkt des zuckersüßen Mostes und der Veilchen an dem Brunnen und der schattigen Oliven, die wir über alles lieben, und für dieses sagt der Göttin Preis und Dank. Erster Halbchor. Heil dir, teure Göttin, heil, sei willkommen, unsere Wanne, o, wie sehnten wir uns nach dir, voll des brünstigen Wunsches, aufs Land heimzuziehen zu unserem Herd. Du bist unser Gewinn und Segen, du die Freude, du der Wunsch unser aller, die wir leben schlecht und recht vom Ackerbau. Ja, kein Segen als bei dir, alles Lieb und Gute hast du von jeher uns beschert, immer huldreich, gütig, mild. Ja, du warst der Hort der Bauern, ihr Leibessen immer da, darum grüßen dich die jungen Reben und die Feigenbäumchen alles, was nur keimt und sprost, lacht mit fröhlichem Gruß dir entgegen. Trygäos zu Hermes, aber, freundlichster der Götter, sag uns nun auch, wo sie nur all die vielen langen Jahre war, die Göttin, fern von uns? Hermes, hört, ihr weisen Ökonomen, und beherziget mein Wort, wenn ihr gründlich wollt erfahren, wie sie euch abhanden kam, ihr den ersten Stoß gegeben, hat der arme Phidias, drauf Perikles, weil ihm bangte vor des Freundes Missgeschick, weil er euer Treiben kannte, eure bissige Natur, nur um sich zu sichern, steckt er selber unsere Stadt in Brand, warf hinein den kleinen Funken, das megarische Edikt, blies sie an des Krieges Flamme, daß in Hellas allem Volk nah und fern vor Rauch die Augen überliefen, hier wie dort. Solches hörte kaum der Weinstock sie, da fuhr er prasselnd auf und die Fässer eins auf andre zornig polternd schlugen sich, und kein Ende war des Haders, und die Göttin war entflohn. Trygäos, also hat uns beim Apollon niemand noch das Ding erklärt. Sie und Phidias, wie kommen die zusammen? Das ist neu. Chorführer, ja, das Erste, was wir hören, darum ist sie wohl so schön, weil verwandt mit ihm? O, unser einer weiß noch vieles nicht. Hermes, als die Untertanenstädte nun erfuhren, wie ihr euch gegenseitig in den Haaren lagt und euch die Zähne wiest, machten sie Intriken wider euch aus lauter Steuerenangst und gewannen durch Bestechung Spartas angesehene Herrn, die von Haus aus feil und schmutzig stets gastfreundlich und perfid, stießen schnöd hinaus die Göttin, griffen hastig nach dem Krieg. Doch auch dort, der großen Vorteil, war der Bauernuntergang, denn aus unsern Häfen liefen Flotten aus und straften dort auch Unschuldige und aßen ihnen ihre Feigen weg. Trygäos, ei mit Recht, auch meine lieben Feigen haben sie mir all umgehauen, die ich mit eigner Hand gepflanzt, gehegt, gepflegt. Chorführer, ja, mit Fug und Recht zum Henker, denn mit Steinen schmissen sie die 6 Scheffel Habertruhe mir in Stücke, ja, auch mir. Hermes, als sodann das arbeitsame Volk herein vom Lande kam, sahen sie auch, wie die andern sich verraten und verkauft. Aber weil sie ohne Trauben waren und den Feigen hold, sahen sie zu den Zungenhelden auf, und die begriffen wohl, daß die armen, brotbedürft'gen Leute nichts vermögend sind, und mit doppelzüngiger Gabel trieben sie die Göttin fort, die vor Heimweh doch nach unserem Land uns manchmal noch erschien, und die reichsten und die fettsten Bundesgenossen schüttelten sie mit dem Birnenhackenworte: dieser hält's mit Brasidas. Was dann abfiel, darum balgtet ihr wie junge Hund euch rum, und die arme Stadt, die bleiche, saß in 1000 Ängsten da, was ihr ein Verleumder vorwarf, was es war, sie aß es auf, wie die Bündischen nun sahen, wie ihr Schlag auf Schlag empfingt, stopften sie mit blankem Golde euren Treibern voll den Mund. Diese wurden reiche Leute, Hellas aber öd und leer, und ihr merktet nichts, ihr Blinden, aber schuld an allem war nur der Gerber. Trygäos, schweig, ich bitte, Hermes, lieber Herre, schweig, nenn ihn nicht den Mann, o lass ihn ruhig drunten, wo er ruht, denn er ist nicht mehr der unsre, dir gehört er nun, Gottlob. Alles, was du jetzt ihm nachsagst, daß sein Lebtag er ein Schurke war, ein Sykophant, ein Lügner, Zankaufspürer, Stankaufrührer, alles sagst du nun, mein Lieber, einem deiner Leute nach. Zur Friedensgöttin, doch du, Irene, sprich, warum so stumm? Hermes, sie würdigt dieses Volk nicht eines Worts, sie zürnt, man hat sie ja auch danach gemacht. Trygäos, so mag sie doch mit dir ein Wörtchen reden. Hermes zu Irene. Wie bist du denn auf sie zu sprechen, Holde, du Lanzenschaft, Verwünschungssüchtigste? Sie spricht mit ihm. Schon gut, ich weiß, du klagst, verstehe schon. Nun denn, so hört, weshalb sie sich beschwert. Nach der Affäre in Pylos kam sie selbst mit einer Kiste voll Verträgen her, und dreimal habt ihr sie hinausfortiert. Trygäos. Das war nicht recht von uns, verzeih uns, Gnädge, denn unser Geist war damals ganz verledert. Hermes, dem Irene wieder zuflüstert. Nun hört, was sie mich eben fragte, wer ihr größter Feind gewesen unter euch und wer ihr bester Freund und Schlachtenhasser? Trygäos, ihr bester Freund, das war Kleonymos. Hermes, in welchem Rufe steht denn als Soldat Kleonymos? Trygäos, ein tapferer Held, nur dass er nicht des Vaters Sohn ist, den er nennt, denn zog er aus, so hat er, selbst ein Findling, stets seinen Schild als Findling ausgesetzt. Hermes, hör an, soeben fragt sie nach dem Mann, der jetzt den Rednerstein der Pnyx beherrscht. Trygäos, Hyperbolos hat jetzt den Platz gepachtet. Zu Irene, was ist dir denn, was kehrst du uns den Rücken? Hermes, dem Volke kehrt sie ihn empört, daß solch verworfenen Kerl es sich zum Führer nahm. Trygäos, im Grunde folgt's ihm nicht, allein verlegen um einen Vormund, lumpig und entblößt, hat sich's indes mit diesem Strick umgürtet. Hermes, sie fragt, was das der Stadt denn nützen soll. Trygäos, wir fahren nicht so schlecht mit ihm. Hermes, wieso? Trygäos, nun, weil er Ampelmacher ist, denn sonst, da tappten wir politisch tief im Dunkeln, doch jetzt beraten wir uns stets bei Licht. Hermes, oho, was sie mich jetzt dich fragen heißt. Trygäos, was ist's? Hermes, nach vielem, was sie einst uns hinterlassen, einmal nach Sophokles, wie geht es ihm? Trygäos, der ist wohlauf, doch sonderbar. Hermes, lass hören. Trygäos, der Sophokles wird zum Simonides. Hermes, Simonides? Wieso? Trygäos, der mürbe Greis, der ging ums Geld in See auf einem Strohhalm. Hermes, Kratinos dann, der Schalk? Trygäos, der ist gestorben zur Zeit des Einfalls der Spartaner. Hermes, wie? Trygäos, ihn traf der Schlag, er überlebt es nicht, zerschlagen, ach, ein volles Fass zu sehen, und sonst wie manches Unglück traf die Stadt. Zu Irene, nein, Herren, nie mehr lassen wir von dir. Hermes, nun denn, wenn's so ist, nimm dir die Opora zur Frau und tu als Ehmann deine Pflicht, mach dir daheim die Rebensprossen selbst. Trygäos zur Opora. Komm her, mein lieber Schatz, und lass dich küssen, umarmt sie. Was meinst du, Hermes, schadet's mir, wenn ich nach langem Fasten die Opora koste? Hermes: Nein, wenn du drauf ein Poleitränkchen nimmst. Doch führe schnell jetzt die Theoria dem Rate zu, der sie vordem besessen. Trygäos wendet sich gegen die Ratsherrenbänke. O Rat, wie glücklich macht dich diese Schöne, wird das ein Schwelgen sein, 3 Tage lang in lauter Wurstbrühe, Schinken und Kaldaunen. Nun, lieber Hermes, leb recht wohl. Hermes: Leb wohl, zieh fröhlich hin, o Mensch, vergiss mich nicht. Trygäos: Komm, Käfer, komm, wir fliegen jetzt nach Haus. Hermes: Freund, der ist nicht mehr da. Trygäos: Wo ist er denn? Hermes: Zeus Wagen zieht und Donnerkeile führt er. Trygäos: Wo kriegt das arme Tier nun Futter her? Hermes: Von Ganymedes Ambrosia wird er leben. Trygäos: Wie komm ich denn hinunter jetzt? Hermes: Nur ruhig, hier bei der Göttin. Trygäos: Kommt ihr, Jüngferchen, kommt schnell mir nach, es warten eurer viele mit brennender Begier und steifer Spannung. Trygäos und die 3 Nymphen steigen die Bühnentreppe in die Orchestra hinunter. Chorführer: Leb wohl und vergnügt, wir aber indes übergeben zu sichrer Verwahrung hier unser Gerät den Begleitern. Ihr wisst, nicht geheuer ist's hier auf der Bühne, denn es schleicht hier um die Kulissen herum oft Gesindel mit diebischen Fingern. Zu einem Sklaven: Da nimm es und wehre dich tapfer dafür, wir wollen indessen wie üblich an das Publikum hier uns erlauben ein Wort, wie just die Gedanken uns kommen. 3 schlagen sollten die Herren vom Stab, so oft ein Komödiendichter vor das Publikum tritt, Anapästen beginnt und sich prahlerisch selber herausstreicht. Wenn aber der Mann, o Tochter des Zeus, der als Meister im komischen Spiele sich erprobt und die anderen weit überragt, wenn es billig ist, solchen zu ehren, auf den Ehrenpreis hat unser Poet dann vor allen gegründeten Anspruch. Wer war es als er, der das Handwerk gelegt, den Rivalen, den ärmlichen Stümpern, deren Witz nach Lumpen und Lappen nur stach und zu Feld zog wieder die Läuse? Die Herakles Mäuler verstopfte, nur er den schlingenden, ringenden Helden, den hungernden, lungernden, prallenden, stets ausreißenden, weidlich gewalkten. Er war's, der zuerst diese Lumpen verjagt und die Sklaven, die Armen, erlöst hat, die sie heulend heraus stets führten, damit sie ein Mitknecht. Feine Berechnung ausfragen, dann könnte mit neckendem Spott die Geschlagenen wegen der Prügel. Wie geht's dir, du Armer, im Hinterland? Wie fiel dir der Feind in den Rücken, die Karbatschen vielleicht, so ein Streifzug, he, mit greulichem Sengen und Brennen? Dergleichen Ballast und verderblichen Quark und gemeines Geschwätze verbannt er. So erhob er aufs Neu die gesunkene Kunst und zimmert und türmt ihr Gebäude mit erhabenen Reden und großen Ideen und Witzen vom feinsten Kaliber, nicht vom Markte geborgt, nicht auf Weiber gemünzt und gewöhnliche kleine Philister. Mit dem Mut des Herakles macht er sich frisch an die größte, gefährlichste Arbeit, durchwatete scheußlichen Ledergestank und den Sumpf drecksprudelnder Drohung. Ich gebot ihm zuerst von allen die Stirn, dem Tier mit den schneidenden Hauern, dem fürchterlich rollendem Kopfe saß, blitzsprühend, das Auge der Künner, und den Kopf umzüngelten 100 Köpf hundsfettischer, heulender Schmeichler. Eine Stimm hat er, die Donnerstimm des verderbenschwangern Gebirgsstroms, des Seehunds Gestank, den Arsch des Kamels und der Lamia schmutzige Hoden. Solch Scheusal, ich sah es und trotzt ihm kühn und setzte mich tapfer zur Wehre für euch selbst und die Inseln und hielt ihm stand. Drum mein ich, es wäre doch billig, dass ihr undankbar nicht gegen mich wehrt und stets mir gewogen und günstig. Nie umschlich ich, auch wenn es nach Wunsch mir ging, die Palästren, um reizende Knaben zu verführen. Ich packte mein Kunstgerät zusammen und eilte nach Hause, langweilig nur selten, ergötzlich gar oft, zu gefallen euch immer beflissen. Drum sag ich, es ist wohl billig, daß all ihr Männer und Buben mich liebt und ehrt, und die Glatzköpf, hoff ich in Sonderheit, sie werden zum Sieg mir behülflich sein, denn gewinn ich, so heißt es, wohin ihr kommt, bei jedem Gelage, bei jedem Mal, dem Glatzkopf bringt es, dem Glatzkopf gebt von dem Backwerk, dass er zu kurz nicht kommt, der edelste aller Poeten, der Mann mit der glänzend erhabenen Stirne. Erster Halbchor. Muse, nun kehre dem Krieg den Rücken und nahe dem Freund und schwinge mit mir dich im Reigen, Hochzeiten der Götter besing und der Männer Festmahl und der Heroen Gelag, das war dein Amt von Anbeginn, aber ersucht dich Kakinos mit seinen Söhnen zu nahen und ihrem Chortanz, lass dich mit ihnen nicht ein, leih kein Ohr ihren Bitten. Denke, sie sind Hauswachteln samt und sonders nicht mehr, langhalsige Tanzmenschen, Knirpse, Geißkegelchen, maschinistische allerwelts Künstler. Selber der Vater, er sagt von dem Stück, das heraus mühsam er brachte, die Katz hab es am Abend gefressen. Zweiter Halbchor. So zu der Grazienpreis der herrlich Gelockten geziemt es dem kundigen Dichter zu singen, wann nistend unter dem Dach des Frühlingsbote zwitschert die Schwalb und Girt und Morsimos den Chor nicht führt oder Melanthios, dessen kreischende, schnarrende Stimm ins Ohr mir gellte, als sie den tragischen Chor führten, sein Bruder und er, beide Gorgonenmäuler, Leckerbissen verschlingende, Forellenschnapper, Harpyen, Fettenbeschäler, abscheuliche, boxduftige Fischmarktumwühler, spuck einen Klumpen mit Macht dem Gesindel aufs Maul, aber, o Göttin, mit mir komm, tanze den festlichen Reigen.